Laut Meldungen aus Südkorea hielten die Frauenorganisationen im Gebiet Busan am 24. Mai vor dem Konsulat der USA in Busan eine Pressekonferenz ab, um darauf vor allem gegen die Stationierung von SAS zu protestieren und die Abschaffung von biologischen und chemischen Waffen zu fordern. Die Redner bestanden vor allem auf die sofortige Abschaffung vom biochemischen Laboratorium, errichtet auf dem Kai Nummer 8 des Busaner Hafens. Die USA sollten, so die südkoreanischen Frauen, die Stationierung von THAAD, Drohung gegen den Frieden auf der koreanischen Halbinsel, sofort stoppen und die Regierung Südkoreas solle sich eher für den Süd-Nord-Dialog und für das Abschließen eines Friedensabkommens als die Stationierung von THAAD anstrengen.